Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Casta Diva. Keusche Diva. Auch für diese Arie aus der Oper Norma von Vincenzo Bellini wurde Maria Callas berühmt. 92 Mal hat sie die Norma auf der Bühne gesungen. Eine Oper, die zwischen 1900 und 1950 an der Mailänder Scala wie an der New Yorker Met insgesamt nur 74 Mal aufgeführt wurde, weil die Titelpartie, abgesehen vielleicht von Rose Poncel, in diesen 5 Jahrzehnten niemand wirklich singen konnte. Maria Callas konnte es. Zur Primadonna Assoluta, zur größten Sängerin des 20. Jahrhunderts überhaupt, hat man sie schon zu Lebzeiten gekürt. Und doch starb sie in Einsamkeit, nur 53 Jahre alt. Nur ein trauriger Vogel kann schön singen, so charakterisierte sie sich selbst. Ihre Stimme und, wichtiger noch, was sie daraus machte, die Kunst ihres Singens, waren einzigartig. In der Norma sah Maria Callas die Rolle ihres Lebens. Casta Diva, eine keusche Diva. Maria Callas finde ich immer wieder verblüffend, dass man ihre Stimme sofort erkennt. Also man hört ein paar Töne und weiß, das ist Maria Callas. Die Literaturkritikerin Maike Albart. Und sie hat so einen ganz besonderen Klang. In manchen Momenten hat man den Eindruck, es sei kaum was Menschliches. Also es ist was Überirdisches, was einen ganz tief berührt. Und es teilt sich einem so was Schicksalhaftes häufig mit. Und da habe ich schon den Eindruck, dass sie auch ein ganz starkes Gespür hatte für die Gebrochenheit der Figuren, die sie verkörpert hat. Dass sie das auf der Bühne immer wieder erreicht hat, dass sie das so ergriffen hat selbst, dass sie dann diese unglaublichen Töne produziert hat. Maria Callas als Norma in der gleichnamigen Oper von Vincenzo Bellini, eine Aufnahme von 1954 mit dem Orchester des Teatro alla Scala. Dirigent war Tullio Serafin. Erster Akt, die Stimme. Von einer Stimme wie Stahl sprach man schon zu Lebzeiten. Noch heute ruft diese Stimme ebenso anbetende Verehrung wie strikte Ablehnung hervor. Solcher Art Ablehnung ist individuell. Die Kallas Verehrung ist eine weltumspannende. Und so mancher Lobgesang der Erinnerung beginnt damit, dass da jemand ganz genau weiß, wann sie oder er zum ersten Mal diese Stimme gehört hat. Vom ersten Taschengeld ist in solchen Geschichten immer wieder die Rede. Auch in Russland etwa, wo die Kallas nie aufgetreten ist, kannte man sie sehr gut. Der Bariton Nikolai Bortschew, in Moskau aufgewachsen, heute Professor für Gesang an der Musikhochschule Leipzig. Ich muss zwischen 13 und 14 Jahre alt gewesen sein und ich habe gerade angefangen, Gesang zu studieren. Und in den sängerischen Kreisen von den Pianisten, von meiner Lehrerin, von anderen Sängern habe ich immer diesen Namen gehört. Mit Bewunderung, mit bisschen so Ehrfurcht, aber immer, immer, immer voller Begeisterung gehört. Und nach einer Stunde bin ich im Musikgeschäft und da war eine Ausgabe von La Traviata, wo stand irgendwie Maria Callas und die anderen Namen, die mir damals nichts gesagt haben. Und ich dachte, ach, das ist die Callas, also die Sängerin, jetzt kann ich sie endlich hören. Ich habe mein ganzes Taschengeld für diese Schallplatte ausgegeben und es war nicht die beste Kallas Traviata, die man finden konnte. Es war natürlich eine Live-Aufführung, ich glaube aus Mexico City, wo man das wirklich mit sehr viel Rauschen und Nebengeräuschen und eigentlich aus der Ferne aufgenommen. Da hört man das Trampeln auf der Bühne oder die Soufflöse viel lauter als die Stimmen. Mein erster Eindruck von der Stimme war, oh, interessant. Ich wusste nicht, ob ich das mag. Es war nicht die Liebe auf den ersten Blick. Definitiv nicht. Und das lässt alle irgendwie so in hohen Tönen über sie sprechen. Und okay, dann habe ich ganz demütig gedacht, ich bin noch nicht so weit, dann verstehe ich was nicht. Und es war bestimmt auch so. Denn ich wurde ein großer Maria Callas-Fan mit der Zeit. Ich wusste nicht, ob ich das mag. Nicht die Liebe auf den ersten Blick. Derlei hört man immer wieder, wenn es um Maria Callas geht. Auch dem Musikjournalisten Jürgen Kesting ging es so. In seiner Callas-Biografie von 1990, die inzwischen als Standardwerk gilt, beschrieb er, wie er als Jugendlicher zunächst Renata Tebaldi mit Begeisterung hörte. Eine Stimme, die ihn zu den Engeln schickte. Wohingegen die Stimme der Callas, für die sich ein Schulfreund begeisterte, ihm als unstet, schrill, als hässlich gar, auf jeden Fall als artifiziell erschien. Vielleicht ist es genau dieses Artifizielle, das für Distanz sorgt. Nicht nur mit einer Stimme habe Maria Callas gesungen, sondern mit verschiedenen, schreibt Jürgen Kesting, je nach dramatischem Ausdruck sei sie eine andere. Und er zitiert einen Gedanken des französischen Komponisten Reynaldo Ahn. Was die wahre Schönheit, den wahren Rang, die wirkliche Raison d'être des Singens ausmacht, Das ist die Verbindung, die Mischung, die unauslöschliche Einheit von Klang und Gedanken. Der Klang jedoch, wie schön er auch immer sein mag, ist nichts, wenn er nicht etwas ausdrückt. Mit diesem Gedanken von Reinaldo Ahn sieht Jürgen Kesting die Kunst der Maria Callas im Kern berührt. Das ist die Essenz dieser Kunst. Wenn Sie ein normales Puccini-Recital einer sehr schönstimmigen Primadonna nehmen, ob Caballé oder Renata Tebaldi oder Freni, haben Sie 7 Arien, die schön gesungen werden, und man delektiert sich am schönen Klang der Stimme. In der Dynamik das, was der Komponist vorgeschrieben hat, aber weitestgehend gleich. Wenn Sie das Recital, das die Callas 1954 aufgenommen hat, wenn Sie dieses Recital nehmen, merken Sie, dass 7 oder 8 andere Stimmen jeweils vorhanden sind und jeder Charakter wird im Klang der Stimme visualisiert. Aus dem Puccini-Konzert von 1954, La Bohème. Maria Callas als Mimi, eine zarte junge Frau, die an Tuberkulose sterben wird. Dieselbe Maria Callas singt die Prinzessin Turandot ganz anders. Jene Prinzessin aus der gleichnamigen Oper von Giacomo Puccini, die jeden Freier köpfen lässt, der ihre Rätsel nicht lösen kann. Indem sie Stimme und dramatischen Ausdruck vollständig ineinander aufgehen lässt, schafft es Maria Callas, dass ihre Turandot anders klingt als ihre Mimi. Adorno würde den Gedanken Klanggedanke, Klanggestalt gebrauchen. Also sie gibt jeder Figur durch die Farben der Stimme, und die Farben ergeben sich wiederum ja auch aus der Dynamik, aus der Intonation, sie gibt jeder Figur ihre eigene Gestalt, ihr eigenes Gesicht. Nehmen Sie eine Gemäldegalerie und Sie gehen neben 8 Madonnenbildern der Renaissance her. Da sind die Unterschiede minimal, aber keine Charaktere da. Bei Callas haben Sie immer im Klang einen Charakter. Die Kulturhistorikerin und Schriftstellerin Eva Gesine Bauer, die eine Callas-Biografie veröffentlichte, ist auch ausgebildete Sängerin. Sie liebt gerade das Unvollkommene der Stimme von Maria Callas. Die Stimme war nicht perfekt und ich glaube, genau darin liegt, dass sie heute die lebendigste Tute ist. Maria Callas Stimme ist durch ihre sogenannte Fehlerhaftigkeit so großartig. Sie berührt uns. Wie sehr diese Stimme berühren kann, erfuhr Eva Gesine Bauer bei einer ihrer Lesungen von einem Zuhörer. Es war für ihn irre. Er hat während des Spülens immer Maria Callas gehört. Und als er Un bel vivedremo aus Madama Butterfly hörte, der hatte die Gläser auf den Boden fallen lassen. Das passiert einem bei Tibaldi nicht. Ja? Und das meine ich, sie ergreift uns damit, weil die Stimme uns angeht, weil sie uns angreift, weil sie uns nicht loslässt. Durch und durch unerschrocken und risikofreudig sei Maria Callas gewesen, sagt Eva Gesine Bauer, in jeder Hinsicht. Sie liebte das Risiko. Ihr ganzes Leben war ein Bekenntnis zum Risiko. Sie hat auch alles riskiert auf der Bühne, auch stimmlich. Und Rollen, in denen das Risiko dazugehörte, haben sie mehr gereizt. Sie sagte zu Mozart bei ihrer Masterclass, das meiste von Mozarts Musik sei für sie langweilig, Mozart würde meistens zu sehr gleichsam auf Zehenspitzen gesungen. Man müsse Mozart viel direkter singen, so wie man Verdi singt. Ein Problem der Stimme von Maria Callas zeigte sich im Registerbruch, dem Wechsel von den tiefen und mittleren Lagen der Bruststimme in die höheren Lagen der Kopfstimme. Die Bruststimme ist voluminöser, ist im wahrsten Sinne des Wortes körperlicher und entsprechend sinnlicher als die Kopfstimme. Der Registerbruch ist eigentlich eine weise Einrichtung der Natur, denn sie verhindert, dass wir die Stimme überstrapazieren. Wenn wir mit der Bruststimme oben singen, dann machen wir die Stimme kaputt. Den Brustbereich der Stimme über die normale Schaltstelle beim E oder F hinweg auszudehnen zum G, das haben manche Sängerinnen jener Zeit gemacht. Aber wohl keine so kunstvoll und risikofreudig wie Maria Callas. Wenn wir an die große Selbstmordarie von La Gioconda denken, da singt sie Suicidio, ich bringe mich um. Man kann ein Selbstmord nicht mit einer netten Stimme singen. Die Ankündigung ist Suizid. Und es gibt eine frühe Aufnahme, Beginn der 50er Jahre, da hört man das. Das ist typisch Maria Callas. Es war 1952 Maria Callas erste Studioaufnahme einer ganzen Oper. La Gioconda von Amilcare Ponchielli. 5 Jahre zuvor hatte die 23-jährige Maria Callas mit La Gioconda in Italien debütiert, in der Arena di Verona. Der risikofreudige, auch radikale Umgang mit der Stimme zeitigte früh schon Folgen. Als die großen Jahre der Callas gelten die frühen 50er Jahre. Schon bald darauf konnte man bei den spitzen Tönen immer öfter und immer deutlicher hören, dass die Stimme angegriffen war. Sie werden nach 1955 keinen einzigen hohen Ton der Callas, also kein H oder B, hören, Forte gesungen, Piano ist was, der als Klang intakt wäre. Der Klang war immer hart geworden, immer harsch geworden oder hatte Kanten. Das ist das, was Tullio Serafin als una grande vocaccia bezeichnet hat. Das heißt nicht, wie es nur übersetzt worden ist, eine große hässliche Stimme, sondern eine große Stimme mit schrillen, harten, harschen, herben Nebenwirkungen. Also der Geschmack von bitteren Orangen sozusagen. Zweiter Akt. Von New York in die Welt. Wie aus Maria Anna Kekilia Sophia Kaloyeropoulou die Callas wurde. Geboren wurde Maria Callas am 2. Dezember 1923 in New York, im Stadtteil Washington Heights. Die Situation in Griechenland hatte sich dramatisch zugespitzt. Nach dem Ersten Weltkrieg und erst recht nach dem griechisch-türkischen Krieg von 1919 bis 1922 waren weit über 1 Million Menschen nach Griechenland geflüchtet. Die Wirtschaft lag am Boden und also wanderten Evangelia und Yorios Kaloyeropoulou aus. Evangelia war mit Maria im 5. Monat schwanger. Die Tochter Jakinthi, Jackie genannt, war 6 Jahre alt. In New York wuchs Maria Kaloyeropoulou auf. 1929 änderte der Vater den Familiennamen in Callas, weil sich das für amerikanische Zungen besser aussprechen ließ. Die Familie zog innerhalb von New York häufig um. Bis zu ihrem 14. Lebensjahr ging Maria zur Schule. Dann trennten sich die Eltern. Die Mutter Evangelia zog mit beiden Töchtern zurück nach Athen. Einen qualifizierten Schulabschluss sollte Maria Callas nie machen. Maria Callas war ihr Leben lang eine heimatlose Frau. Sie wuchs in Amerika als gebürtige Amerikanerin auf, ohne jemals Amerikanerin zu sein. Zu Hause wurde Griechisch gesprochen. Sie ging zwar auf eine amerikanische Schule, aber die Eltern verkehrten in einer griechischen Community. Sie war eigentlich eine Griechin, die sich zufällig in New York aufhielt. Dann kam sie nach Griechenland als Teenie und sie sprach Griechisch mit amerikanischem Akzent, so wie sie Amerikanisch mit griechischem Akzent sprach. Sie war wieder nicht zu Hause. Schon die Maria Kaloyeropoulou in Amerika hatte Klavier- und Gesangsstunden bekommen. Ihre Stimme hatte Aufsehen erregt. Am Athener Konservatorium lernte sie Anfang 1938 Elvira de Hidalgo kennen, eine Sängerin, die an der Metropolitan Opera in New York eine große Karriere erlebte und sich dann nach Griechenland zurückgezogen hatte. Als Gesangslehrerin legte Elvira de Hidalgo den Grundstein dafür, dass aus Maria Anna Kekilia Sophia Kaloyeropoulou die Callas wurde. Jürgen Kesting. Als die Hidalgo an der Met gesungen hat, wurde gewitzelt, dass ihre ganze Karriere nur auf ihrer Zitrofähigkeit beruhte. Also Hidalgo hat dieses Primo Ottocento-Repertoire gesungen, Sonnambula und so weiter und so weiter. Und die hat dieses Wissen nach Ende ihrer Karriere sozusagen exportiert in eine Enklave nach Griechenland. Jetzt kommt die Callas dahin und die Hidalgo hört diese Stimme, sagt noch unkontrolliert, aber die Kaskaden von Klängen, die waren imponierend und es wäre eine Freude, mit diesem Material zu arbeiten. Also vielleicht formelhaft zugespitzt gesagt, das bedeutet, dass die Hidalgo ihr die Grammatik des Belcanto so weit nahegebracht hat, dass sie, jetzt zitiere ich Walter Legg, dass es keinen Takt der italienischen Vokalmusik gab, den sie nicht hätte sofort singen können. Schnell kam es in Athen zu ersten öffentlichen Auftritten. Die knapp 15-Jährige singt als Zugabe bereits Casta Diva aus Bellinis Norma. Nach der Besetzung Griechenlands durch die deutsche Wehrmacht genoss sie die Protektion der Nazis. Schon die 19-Jährige stand als Puccinis Tosca auf der Bühne. Mit 22 hatte Maria Callas bereits 56 Opernaufführungen gesungen, 14 Konzerte gegeben. Ein energiegeladenes, dauererregtes Leben. Täglich hatte sie 5-6 Stunden geübt, bei anhaltender Heimatlosigkeit. Sie war auch nicht zu Hause in ihrem eigenen Elternhaus. Mit der Mutter war sie über Kreuz, mit der Schwester in einem von der Mutter angezettelten Rivalitätsverhältnis. Sie war nicht zu Hause unter den Kommilitonen, mit denen verstand sie sich nicht, denen war sie zu ehrgeizig. Sie kam dann zurück nach Amerika, fühlte sich in keiner Weise beheimatet, nur so kann man auch die Affäre Bagarozzi erklären. Sie fiel einem Mann in die Arme, um irgendwo noch Heimatgefühle zu haben. Dann wurde sie von einem Italiener, Zanardello, dort entdeckt, der auf Talentsuche war für die erste Nachkriegssaison der Arena di Verona und hat sie als Gioconda geholt. Dann kam sie als eine noch nicht Italienisch Sprechende, die konnte nur Opernitalienisch, nach Verona, war wieder quasi heimatlos und da war ein Mann namens Meneghini. Anfang Juli 1947 schrieb die 24-jährige Maria Callas an ihre Mutter. Ich habe einen Mann kennengelernt, der wahnsinnig in mich verliebt ist. Er will mich heiraten. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Er ist 53. Was denkst du? Er ist sehr reich und liebt mich. Der Italiener Giovanni Battista Meneghini war Bauunternehmer. Als ältester Sohn führte er das Unternehmen des Vaters fort, sorgte damit auch für seine Mutter und die Geschwister. Er machte Maria Callas schon kurz nach ihrer ersten Begegnung ein detailliert ausgearbeitetes Angebot. Bis zum Jahresende, also 6 Monate lang, werde ich für alles sorgen, was Sie benötigen. Hotel, Essen, Schneiderin etc. Sie brauchen nur zu singen und zu proben mit Lehrern, die ich für Sie auswählen werde. Am Jahresende ziehen wir Bilanz. Sind wir beide zufrieden, schließen wir eine Vereinbarung, die unser künftiges Arbeitsverhältnis regelt. Maria Callas unterschrieb diesen Vertrag, was vielen Biografen seltsam vorkommt. Meneghini, der musikalische Laie, maßt sich an, für Maria Callas die Lehrer auszusuchen? Überhaupt wird die Beziehung der beiden sehr unterschiedlich bewertet. War es Liebe? Oder doch eher eine Zweckgemeinschaft? Die Briefe der jungen Maria Callas an Meneghini sind leidenschaftlich, wenn auch oft sprunghaft. Mal fragt sie nach, ob er sie so liebe, wie sie ihn. Ich bin nie eifersüchtig, weil keine Frau jemals imstande sein wird, dich zu lieben, wie ich dich zu lieben verstehe. Dann ein Jahr später ist der Ton ein drängender geworden. Du weißt, ich bin sehr eifersüchtig und ich kann es nicht leiden, dich allein zu lassen. Bist du nie eifersüchtig meinetwegen? Der Musikwissenschaftler Arnold Jacobshagen schreibt in seiner zum 100. Geburtstag erschienenen Callas-Biografie von einer innigen Liebe, die 10 Jahre angedauert hätte. Erst dann sei der Altersunterschied ein Problem geworden, wie auch ihr sich abzeichnendes Karriereende. Eva Gesine Bauer sieht in Meneghini vor allem den Mann, der Maria Callas in vielerlei Hinsicht eine Heimat bot, insbesondere auch finanziell. Es sei nachvollziehbar, dass in einer solchen Situation ein Mensch geneigt ist, Dankbarkeit für Liebe zu halten. Das sei Maria Callas vielleicht widerfahren, würde ihre anfangs noch sehr leidenschaftlichen Briefe an ihn erklären. Ich glaube, sie war auch froh, weil sie da ja sehr füllig war und sich wenig geliebt fühlte, dass er sie sexuell begehrte. Er liebte das barocke Modell, ihm gefiel es gar nicht, als sie schlank wurde. Aber nun war er, das ist keine Unterstellung, also das ist die Wahrheit und die ist auch belegt, er war ein Bordellgänger gewesen, sicher nicht nur aus eigenem Antrieb, sondern auch, weil er als ein Mann, der von seinem Geschäft aufgefressen wurde und sich auch auffressen ließ, keine Zeit hatte, um eine Frau zu werben. Das Zweite war, dass er als Pater Familias, also als ältester von Brüdern, der als einziger sich um das ganze Unternehmen des Vaters kümmerte, dass er beäugt wurde, welche Damenbekanntschaften er machte und dass die gar nicht wollten, dass er irgendwie eine Frau hatte. Da hätten sie ja teilen müssen. Ja. Auch von daher war das wahrscheinlich eine bequeme Lösung zu sagen, nee, ich kaufe mir halt den Sex und keine Frau an meiner Seite, da kriege ich keine Zuwurst mit meiner Sippe. In diese Familie des Bauunternehmers und Millionärs Giovanni Battista Meneghini kam die mittellose Opernsängerin Maria Callas und drängte bald auf Heirat. Sie wollte auch eben einfach mal geborgen sein und zu Hause sein. Und geheiratet zu werden, war für sie der Inbegriff von Heimat und Geborgenheit. Das erklärt manches. Maria Callas und Giovanni Battista Meneghini heirateten 1949. Absprache gemäß wurde Meneghini ihr Manager und verhielt sich als Quereinsteiger aus der Bauindustrie im Umgang mit den Größen der Kulturszene, insbesondere mit den Intendanten der Opernhäuser, nicht immer geschickt. Während zunächst sie von seinem Vermögen und seinen Einkünften lebte, kehrte sich das Verhältnis im Lauf der Jahre um. Um sich ganz dem Management seiner Frau zu widmen, gab Meneghini seinen Beruf auf, wurde zusehends abhängig von ihren Einkünften. Darüber kam es bald häufiger zum Streit. Maria Callas fühlte sich immer stärker kontrolliert, warf ihrem Mann vor, nur an immer noch mehr Geld interessiert zu sein. Als Maria Callas dem Dirigenten Tullio Serafin diese Arie der Elvira aus Vincenzo Bellinis Oper I Puritani, die Puritaner, vorsang, sollen ihm am Klavier die Tränen über die Wangen gelaufen sein. So erinnerte sich der Opernintendant Francesco Siciliani, der die Szene miterlebte. Tullio Serafin sollte für den Werdegang von Maria Callas von prägender Bedeutung sein. Er wurde eine Art Ersatzvater für sie. Serafin war 1947 der Dirigent der Gioconda in der Arena von Verona gewesen. Er hatte im selben Jahr in Venedig Wagners Tristan und Isolde dirigiert, mit der 24-jährigen Maria Callas als Isolde. Was Tullio Serafin von Anfang an erstaunte, wenn nicht sprachlos machte, war die Intensität, mit der Maria Callas probte. Auch zu Chorproben, in denen sie gar nicht vorgesehen war, setzte sie sich in den Saal, ging selbst zu Orchesterproben, um, wie sie es in Briefen umschrieb, ein Gefühl für das Ganze zu bekommen, dessen Teil sie werden sollte. So etwas hatte die Opernwelt noch nicht erlebt. Tullio Serafin in einem Brief an Siciliani: Mir fiel als erstes die Art auf, wie sie Rezitative sang. Diese junge Sängerin war keine Italienerin, nie in Italien gewesen. Und dennoch konnte sie in das italienische Rezitativ eine tiefe Bedeutung legen. Ich glaube, das gelang ihr ganz alleine durch die Musik. Die Art, wie sie durch die Musik sprach, wirkte angeboren. Tullio Serafin war eine Institution. Derselben Generation angehörig wie Elvira de Hidalgo und damit ein halbes Jahrhundert älter als die Callas, hatte er allein in der New Yorker Metropolitan Opera über 700 Aufführungen dirigiert. Er kannte alle großen Sängerinnen und Sänger der Zeit. Serafin sicherte ihr die ersten Engagements. in dramatischen Rollen, Verdi vor allem, denn die Großen des Belcanto wurden in der Zeit vor Maria Callas auf italienischen Bühnen immer weniger gespielt. Es war eine andere Zeit. Die Musiksprache von Bellini und Donizetti und auch von Rossini musste neu gelernt werden. Und das ist das, was durch Serafin und De Hidalgo, Serafin war ein großer Bewunderer Rossinis, Serafin war maßgeblich beteiligt, dass sie Armida gesungen hat, zusammen mit einem Theaterleiter, Francesco Sicilliani, der als erster erkannt hat, was mit dieser Sängerin, mit diesem Talent zu machen sei. Das heißt, sie hatte drei große, bedeutende, weitsichtige Förderer. Die Lehrerin, den begleitenden Dirigenten, den Theaterleiter, der hat ihr die erste Violetta verschafft, die erste Nummer verschafft, sie angeregt, Lucia di Lammermoor zu singen, Nabucco, Abigail, innerhalb von 3 oder 4 Jahren, alles mit zurückgehend auf diesen Mann. Aus dem Jahr 1953, Lucia di Lammermoor von Gaetano Donizetti, die Arie der Lucia aus dem ersten Akt, Renava nel Silenzio. Schweigende, dunkle Mitternacht. Maria Callas und das Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dirigiert von Tullio Serafin. Belcanto-Repertoires gehört zu den großen musikhistorischen Leistungen der Callas. Vieles war regelrecht verloren gegangen. Etwa die Kunst, Koloraturen zu singen, Läufe, Skalen, Spitzentöne zur Verzierung eines Arienschlusses, einer Cabaletta. Maria Callas konnte all dies, übte, probte, trainierte, unentwegt. Ein Stimmumfang von 3 Oktaven kam hinzu. Als die Callas anfingen, war der Belcanto, bezogen auf die Musik, der romantische Belcanto, des Primo Ottocento, also zwischen 1790 bis 1850, am Ende. Wenn Sie eine Violetta hören, Sie können von 1910 bis 1950 jede Aufnahme der Violetta nehmen. Die Cabaletta musste transponiert werden. Die Skalden wurden verhuscht. Dann kommt die Callas und singt plötzlich, was die Sängerinnen damals gar nicht mehr taten, mit 3 Stimmen, einer hohen Stimme, einer Mittelstimme, einer tiefen Stimme. Konkurrentinnen auf der Bühne, allen voran Renata Tebaldi, hatten derlei nicht zu bieten. Tebaldi hatte eine ausgeglichene Stimme, aber nur über 15 Töne. Ein italienischer Kollege hat geschrieben, sie müsste für jedes hohe H ihrer Heiligen eine Kerze anzünden. Rosa Ponzell und Tebaldi haben die Partie der Aida aufgegeben, weil sie in der Nilarie das C nicht mehr erreichten oder nur an besonderen Tagen, also Angst hatten, zu scheitern. Jetzt kommt plötzlich eine Stimme, die 3 klar unterschiedliche und divergierende, langlich divergierende Register hat. Man war mit diesem Softklang, Olio d'oliva extravergine, aufgewachsen. Und dann kommt diese Stimme. Aida, die äthiopische Königstochter, die als Geisel nach Ägypten verschleppt wurde und sich ihrer Heimat erinnert, O Patria Mia, die Nil-Arie aus Verdis Aida, 1955 aufgenommen mit dem Orchestra del Teatro alla Scala, dirigiert von Tullio Serafin. No! Zur immensen Musikalität der Callas gehört auch die Tatsache, dass sie große Partien in nur 5 bis 6 Tagen lernte. Rossinis Armida etwa oder die Elvira in Bellinis Puritanern. Etliche dieser Werke studierte sie für eine Serie von 4 oder 5 Vorstellungen, manche auch nur für eine einzige Aufführung. Venedig, Udine, Genua, Verona, Turin, Florenz, Palermo, Neapel, Rom, Buenos Aires, Brescia, Mexico City, Bologna, Pisa, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Bergamo, Catania, Cagliari, Triest und dann am 7. Dezember 1952 zum ersten Mal die Mailänder Scala. Mit ihrer Stimme, ihrer Disziplin, ihrer schauspielerischen Kraft erobert sie das Haus im Flug. 1953 singt sie an der Scala unter Leonard Bernstein die Medea von Luigi Cherubini, komponiert 1797. Auch das eine jener Opern, die so gut wie vergessen gewesen waren. Das Werk war tot. Das war im 19. Jahrhundert als französische Oper, dann mit Lachnach-Rezitativen in Deutschland einigermaßen bekannt. Johannes Brahms hat gesagt, das Größte an dramatischer Musik, was wir als Musiker uns vorstellen können. Die italienische Erstaufführung war 1909. Die Aufführung war ein Fiasko. Und danach wurde das Werk nicht mehr gespielt. Auch die französische Oper hat sich ja allenfalls in Frankreich gelegentlich auf dem Spielplan gehalten, aber das Werk war eigentlich tot. Maria Callas als Medea, hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 1955. Die Überlieferung will es, dass der Regisseur Franco Zeffirelli nach jenem Auftritt der 30-jährigen Maria Callas als Medea an der Scala unfähig war, sich zu bewegen und ein legendär gewordenes Bonmot von sich gab. Die Welt der Oper hat sich verändert. Es gibt nun so etwas wie eine neue Zeitzählung. Il prima Callas e il dopo Callas. Vor Callas und nach Callas. Was genau die Kunst der Callas, die Kunst ihres Gesanges ausmachte, davon erzählen wir gleich. Was hat die Gesangskunst der Callas so einzigartig gemacht? Maria Callas erweckte die Kunst des Bel Canto zu neuem Leben. Wie sie das tat, darum geht es jetzt. Und ihre Biografie soll weitererzählt werden. Eine Geschichte auch von Ruhm und Kampf und einem Leben, dem scheinbar die ganze Welt zuschaute. Und auch Ingeborg Bachmann wird Maria Callas hören. Si ritorno mio sarò ihre Lehrerin. Elvira de Hidalgo, die war eine Koloratursopranistin noch aus der alten Zeit, von dieser Grenze zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert, wo der ganze Gesang noch ganz anders angelegt war. In diesem vogelhaften, sehr nach vorne gebrachten, sehr speziellen Klang. Der Bariton Nikolai Bortschew, Professor für Gesang an der Musikhochschule Leipzig. Sie hat Kalas auch als sehr hohen Sopran geführt und hat ihr das ganze Koloratur-Repertoire gegeben. Maria Callas mit der Auftrittsarie der Rosina aus Gioachino Rossinis Barbier von Sevilla. Eine Aufnahme von 1957. Das Philharmonia Orchestra London wurde dirigiert von Alceo Galliera. Später, die Stimme hat an Dramatik gewonnen und wurde natürlich wie alle Stimmen mit der Zeit ein bisschen schwerer und gesetzter. Aber weil sie von diesem Koloraturen-Hohen kam, blieb immer makellose Intonation. Sie konnte ihr Repertoire immer ganz klug so erweitern, zum Beispiel all diese Verdi-Partien, die nach dem Belcanto zwar in die Dramatik gehen, aber trotzdem die ganze Flexibilität und Agilità vom Belcanto verlangen, in den Kabaletten zum Beispiel. Ja, oder Trovatore, wenn man solche Sachen nimmt, wo auch sehr viel Koloratura noch mit dabei ist und schwingt und man seinen kompletten Stimmumfang benutzt. Man kann es wirklich einfach hören, wie sie genau aus dieser hohen, fast koloratursopranmäßigen Einstellung das alles entwickelt. Maria Callas hätte jeden Charakter im Klang der Stimme visualisiert, schreibt Jürgen Kesting in seiner Callas-Biografie. Sie hätte jeder Figur durch die Farben der Stimme ihre eigene Gestalt, ihr eigenes Gesicht gegeben. Entscheidend für das Singen und Darstellen sei die Formung von Ausdruckscharakteren oder von Klangfiguren, schreibt Jürgen Kesting und bezieht sich damit auf ein ästhetisches Prinzip, das schon Richard Wagner formuliert hatte in seiner Schrift Oper und Drama, nämlich die Umsetzung des innersten Wesens menschlicher Gebärde in Klang. Wagner spricht, dass er die Idee, den Gedanken, die Vorstellung vom Mimus, also wie eine Figur sich dem Auge darstellt, dass das im Klang dargestellt werden muss. Und der Klang muss in der Lage sein, den Mimus einer Figur, also die Gesichter der Isolde, der Brünnhilde, deutlich zu machen, zu visualisieren. Und der Gedanke von Wagner, einer der Kerngedanken, der taucht dann ja wieder auf in dem Aufsatz über Schauspieler und Sänger. Er schreibt dann irgendwann in der Zuspitzung, was man wieder auf Callas übertragen könnte, nein, sie hatte gar keine Stimme, aber sie wusste, mit dem wohlverteilten Atem eine Seele zum Ausdruck zu bringen. Ein Beispiel dafür, wie Maria Callas ihre Stimme im Klang verändert und dem Ausdruck der Szene annähert, gibt Puccinis Tosca. Die Sängerin Floria Tosca ist in den Händen ihres Peinigers, des Barons Scarpia. Ihre Liebe zum Maler Cavaradossi sieht sie bedroht, wenn nicht zerstört. Also geht sie in sich und ihr Leben zieht, als würde die Zeit stehen bleiben, noch einmal an ihr vorbei. Visi d'arte, nur der Schönheit weiht ich mein Leben. So beginnt ihre Arie im zweiten Akt, die mit gut 3 Minuten nicht sonderlich lang ist. Und doch nehmen sich manche Kolleginnen, die große Montserrat Caballé etwa, deutlich mehr Zeit als Maria Callas. Wenn Caballé in Visi d'arte 40 Sekunden mehr braucht als Callas, dann sind die 40 Sekunden der überdehnten Spitzentöne. Aber die Arie tritt zwar aus der Handlung heraus, ist aber innere Handlung, nämlich die Selbsterkenntnis. Ich habe mein Leben der Schöne, der Liebe geweiht und das Ganze zerbricht jetzt. Also muss die Stimme auch den Klang der Verzweiflung haben, trotz des für Puccini typischen hohen B. Eine Stimme mit dem Klang der Verzweiflung. Maria Callas als Puccinis Tosca, aufgenommen 1953 mit dem Orchester der Scala unter Victor de Sabata. Maria Callas hat vor allem dramatische Rollen verkörpert. Das komische Fach, wie etwa die Rosina in Rossinis Barbier von Sevilla, blieb die große Ausnahme. Sie hatte ein Gespür für das Große, für das Tragische, auch in der Art ihres Singens. Norma, die Geschichte der Druiden-Hohepriesterin Norma, die sich in den römischen Prokonsul Pollione verliebt, mit ihm 2 Kinder hat und damit ihr Keuschheitsgelübde brach und also ihre Kinder fremder Obhut übergibt und als Buße den Tod auf dem Scheiterhaufen wählt. Oder Lucia di Lammermoor, die einen Mann aus einer verfeindeten Adelsfamilie liebt und über dessen vermeintliche Untreue im Wahnsinn stirbt. Es sind wahrlich die ganz großen Geschichten, Themen, Seelenzustände, die Maria Callas vor allem auf die Bühne ziehen. Auch in dieser Radikalität wirkt sie auf uns heute fremd. Es gibt ein Buch von Karl-Heinz Bohrer über das Tragische. Und er schreibt dann, das große Problem für uns heute ist die griechische Tragödie, die von der Renaissance wiederentdeckt worden ist, zu verstehen. Mental, psychologisch haben wir nichts mehr damit zu tun. Die Oper ist das letzte große Kind der Renaissance. Wie steht es mit den antikischen Gefühlen, die in der Oper projiziert worden sind, in viele Werke? Es ist eine Grenzerfahrung des Menschlichen, das über die Befangenheiten hinausgeht. Das ist die Idee dahinter. Wie kann jemand im Wahnsinn sterben? Callas hat deutlich gemacht, wenn sie singt, Alfin son tua, Alfin sei mio. Wenn sie tua singt, dunkelt sie das U so ab, dass man merkt, das ist eine orgiastische Äußerung. Was sie singt, ist ein nuziales Delirium, ein Hochzeitsnachtdelirium. Sie erlebt die Hochzeitsnacht im Dialog mit dem Instrument. Das ist damals von keinem so deutlich ausgesprochen worden. Allenfalls Pasolini wird es so gesehen haben. Also sie war in der Lage, diese Grundformen der Leidenschaften auf wahrhaftige Weise zum Ausdruck zu bringen. Und, das muss man immer dazu sagen, sie hatte die technischen Mittel dazu. Es gibt keinen Ausdruck ohne Technik. Also sie hatte die technischen und die Farbvaleurs, vor allen Dingen auch das Gespür für den dramatischen Sinn der Musik und der Worte, dieser Kopplung. Das herzustellen, das war das, was sie unterschieden hat von ganz, ganz vielen anderen. Zur Kunst ihres Singens gehörte auch, dass Maria Callas immer exzellent vorbereitet war. Und das hatte auch sehr praktische Gründe. Maria Callas war außerordentlich kurzsichtig. Eine Brille trug sie bei den Proben, während der Aufführungen nicht. Alles, was sie sich vorgestellt hat oder versucht hat, auf der Bühne zu verkörpern, gelang ihr wahrscheinlich auch dadurch, dass sie diese Welt um sich kreieren könnte, dank ihrer Blindheit. Denn wir hatten damals ja keine Kontaktlinsen. Und Callas hatte, was hatte sie, -8, -10 Sehstärke. Das bedeutete, dass sie nicht weiter als ihre Hand sehen konnte. Man kann es sich nicht wirklich vorstellen, dass da jemand singt und dabei kaum mehr als die unmittelbare Umgebung sieht. Und also das Nichtsehen mit anderen Mitteln kompensieren muss. Durch sensitive Wahrnehmung, durch das Gehör. Sie muss natürlich auch ein unglaubliches Gefühl für Metrum haben, um wirklich immer im Tempo zu bleiben, denn kein Dirigent konnte ihr helfen. Die mussten ihr folgen, die mussten flexibel genug sein, alles mitzumachen, was sie macht, denn sie konnte die Dirigenten bestimmt nicht sehen auf diese Distanz. Deswegen hat sie das bestimmt auch nie versucht. Und sie war in ihrem Element und wahrscheinlich dieses Überzeugende, Wahrhaftige kam deswegen, weil sie sich auch damit umgeben hat und sich umhüllt hat mit der Musik, mit der Rolle und war dieses Element selber. Sich umhüllen mit der Musik, selber zum Element der Musik werden, das kann nur, wer die Musik tatsächlich bis ins kleinste Detail kennt. Die Musikwissenschaftlerin Eva Gesine Bauer. Carlo Maria Giulini, einer der größten Operndirigenten und einer der einfühlsamsten, der sagte, sie kennt die Partitur, und ich betone Partitur, nicht den Klavierauszug, besser als jeder Dirigent. Das finde ich ganz faszinierend. Und das hat sie natürlich befähigt, auch wenn sie den Dirigenten nicht mehr sah, richtig zu singen. Das Zweite war, dass sie eine exzessive Probenarbeiterin war. Auch das diente sicher ihrer Rückversicherung, denn dann war sie mit dem Dirigenten in allem bereits einig. Nicht nur mit dem Dirigenten, auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen arbeitete Maria Callas sehr eng zusammen, was für diese nicht immer einfach war. Probleme hatten nur die Kollegen mit ihr, wie Giuseppe Di Stefano, die gesagt haben, ich bin ein Naturtalent, ich brauche nicht so viel Proben. Da wurde sie grantig. Und sie hat jede Probe mehr genossen. Deswegen verstand sie sich mit Bernstein so besonders gut, der ein Probenfanatiker war und bis zum Umfallen probte. Maria Callas und Giuseppe Di Stefano, einer ihrer langjährigen Bühnenpartner, nun in Verdis Maskenball, aufgenommen 1956 in der Mailänder Scala. Es dirigierte Antonino Votto. Die Geschichte zweier Liebender, die sich nicht lieben dürfen und sich mit einem letzten Addio voneinander verabschieden. Ma partirai, ma Dio, ricordo, mi schiantricordo, ti lascio Amelia. Akt. Ruhm und Kampf und ein Leben, dem scheinbar die ganze Welt zuschaute. Mitte des 20. Jahrhunderts war die Mailänder Scala noch vor der New Yorker Met das bedeutendste Opernhaus der Welt. Maria Callas und die Scala. Das ist ein enthusiastisches, wenn auch überraschend kurzes Kapitel. Nach ihrem Debüt im Dezember 1951 avancierte sie schnell zum gefeierten Star der Scala. Wenn auch nicht wenige im Parkett lieber Renata Tebaldi bejubelten, die 2 Jahre ältere Sopranistin, auch sie ein Star, wenn sie auch weder das Stimmvolumen noch die Technik noch die Gestaltungskraft der Callas hatte, dafür aber die deutlich sanftere Ausstrahlung. Tebaldi, der Engel, Callas, die Tigerin. Unter dieser Überschrift wurde oft, insbesondere in den Medien, die eine gegen die andere ausgespielt. Und das Publikum nahm leidenschaftlich Partei. Zu ihrer ersten Lucia wurde Maria Callas bei der Wahnsinnsszene mit Rasseln und Klingeln empfangen und bekam hinterher minutenlang Applaus. Zur Atmosphäre in der Scala sagte der Dirigent Carlo Maria Giulini später, Dirigenten, Solisten, Chorsänger, Orchestermusiker, sie alle hätten sich in diesen Jahren manchmal wie Gladiatoren gefühlt. Das Publikum sei vor allem an den Stars und ihren Spitzentönen interessiert gewesen, insbesondere an den Skandalen der Stars und sehr viel weniger an guten Aufführungen. In der Scala, wie im Circus Maximus, musste Blut vergossen werden. Wer draufging, war egal. Irgendeiner musste dran glauben. Der heutige Intendant der Scala, Dominique Meyer, bestätigt diese Zustände. Ich erinnere mich an eine Saisoneröffnung an der Scala, wo die Sänger ausgebuht wurden, während sie sangen. Charles Tudor hat damals geweint, während sie sang. Das finde ich schrecklich, weil ich finde, die Bühne soll doch kein Ort von der Gewalt sein. Also wir machen Kultur, wir machen nicht Stierkämpfe. Maria Callas erlebte die Scala ebenfalls auch als bedrückend. Wenn der Vorhang aufgeht, spüre ich die stickige Luft, den Schweiß, den Atem von all den Leuten. Ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, dass sie da sind. 2500 Monster mit ihrem heißen Atem, die nach mir gieren. Es ist, als würden ihre Köpfe und Herzen dampfen. Ich spüre es wie eine Woge des Hasses. So als wünschten sie, ich wäre tot. Auch wenn es jubelnden Beifall gab, war Maria Callas nicht unbedingt zufrieden. Das Publikum applaudiert mir, aber ich kann es 100-mal besser machen. Die Stimme befriedigt mich nicht. Sie liefert nicht, was ich will. Ehrgeizig in allem, auch mit sich selbst, bis hin zur Maßlosigkeit. Ich will das Beste von allem. Ich will, dass mein Mann der Beste ist. Ich will, dass meine Kunst die erste und beste ist. Ich will also alles haben. Sogar von dem, was ich anhabe, will ich, dass es das Hübscheste ist, was es gibt. Ich weiß, dass es nicht möglich ist. Ich bin so. Erregbar und verletzbar ist sie. Ihrem Mann schreibt sie: Sogar eine unabsichtliche Bemerkung verwundet mich tiefer, als du dir vorstellen kannst. Zu wirklichen Freundschaften, etwa im Kollegenkreis, kommt es nicht. Du weißt, dass ich ein Misanthrop bin. Und ich habe Recht, einer zu sein. Ich lebe nur für dich und meine Mutter. Ich bin aufgeteilt zwischen euch beiden. Der Dirigent Tullio Serafin war eine Art Ersatzvater für Maria Callas geworden, fürsorglich um sie bemüht. Der Intendant der Scala, Antonio Giringelli, war alles andere als das. Von 1946 bis 1972 war er im Amt. Er engagierte die Callas erst, nachdem sie schon andernorts Triumphe gefeiert hatte. Ihren Ruhm an seinem Haus genoss er früh schon mit durchwachsenen Gefühlen, empfand ihn bald als bedrohlich. Ab 1953 war sie durch Lady Macbeth die Königin der Scala. Von dem Moment an, als die Stimme schwieriger wurde, war auch Giringelli, der ein Politiker eben war, ein Opportunist wahrscheinlich auch war, hat darauf gewartet, dass er seiner Machtposition, die er an Callas weitestgehend abgegeben hatte, er wollte der König sein und keine Königin neben sich haben. Was dann zu dem Satz führt, Primadonnen kommen und gehen, die Scala bleibt. Allein dieses Wort diskreditiert den Mann. Statt zu sagen, wir verdanken dieser Sängerin 8 oder 9 Spielzeiten mit unglaublich erfolgreichen Aufführungen, den erfolgreichsten, die das Haus jahrzehntelang gehabt hatte, und danach hat es auch nichts Vergleichbares gegeben. Episode: Ingeborg Bachmann geht in die Scala und begegnet Maria Callas und sich selbst. Eine der großen Scala-Triumphe der Maria Callas war ihre Aufführungsserie von Verdis La Traviata im Januar und Februar 1956 mit Giuseppe Di Stefano als Alfredo. Dirigent war Carlo Maria Giulini. In der Generalprobe saß auch an der Seite des Komponisten Hans-Werner Henze, der ihr den Zutritt verschafft hatte, die österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann. Und für sie wurde der Abend ein Elementarereignis. An ihren Verleger Klaus Pieper schrieb sie darüber: Ich habe in Mailand unfreiwillig ein bisschen Zeit vertrödelt. So habe ich zum ersten Mal drei Opern in der Scala erlebt, darunter eine Traviata von Luchino Visconti inszeniert, die unvergleichlich schön war, bei weitem das Schönste, was ich je auf einer Opernbühne sah. Es gibt dort eine Sängerin, die Maria Callas heißt, und singt und spielt, als hätte sie einige Teufel und Engel in sich. Ingeborg Bachmann hätte die Aufführung gänzlich unvorbereitet erlebt, sagt der Literaturwissenschaftler und Bachmann-Forscher Helmut Böttiger, und hätte sich Maria Callas sofort nahe gefühlt. Das muss ein Moment gewesen sein, in dem Ingeborg Bachmann sich auch selbst wiedererkannte, weil Maria Callas war sofort für sie ein Identifikationsobjekt. Und sie sah in der Stimme dieser Sängerin und in der Person, die da auf der Bühne stand, wie sie sich präsentierte, welche Aura sie entfaltete, da sah sie etwas, was sie in sich selbst spürte, in Vollendung. Und Ingeborg Bachmann schrieb darüber, ihre Hommage an Maria Callas. Als Fragment wurde der Text in ihrem Nachlass gefunden. Ich habe mich immer gewundert, dass diejenigen, die Maria Callas gehört haben, nicht darüber hinausgekommen sind, in ihr eine außerordentliche, allen Fairnessen unterworfene Stimme zu hören. Es hat sich wohl nicht nur um eine Stimme gehandelt. Oh, keineswegs. In einer Zeit, in der so viele ausgezeichnete Stimmen zu hören waren. Maria Callas ist kein Stimmwunder. Sie ist weit davon entfernt oder sehr nah davon, denn sie ist die einzige Kreatur, die je eine Opernbühne betreten hat. Ingeborg Bachmann schrieb in ihrer Hommage über Maria Callas und gleichzeitig über sich. Sie wird nie vergessen machen, dass es ich und du gibt. Dass es Schmerz gibt, Freude. Sie ist groß im Hass, in der Liebe, in der Zartheit, in der Brutalität. Sie ist groß in jedem Ausdruck. Und wenn sie ihn verfehlt, was zweifellos nachprüfbar ist in manchen Fällen, ist sie noch immer gescheitert, aber nie klein gewesen. Ingeborg Bachmann hatte sehr viele verschiedene Selbstbilder, Zuschreibungen, mit denen sie selbst nicht mehr zurechtkam. Und hinter verschiedenen Zuschreibungen, die sie sich auch zu eigen gemacht hat, die sie auch für sich inszeniert hat, verschwand dann eigentlich so das selbstverständliche Gefühl, wer sie eigentlich selber sein könnte. Und in Maria Callas erkannte sie so etwas wieder. Und es hat etwas mit der Rolle der Frau in den 50er Jahren zu tun. Die Biografien von Maria Callas und Ingeborg Bachmann weisen erstaunliche Parallelen auf. Die Lebensdaten ähneln sich. Maria Callas wurde 3 Jahre vor Ingeborg Bachmann geboren. Beide starben früh. Beide waren in den 50er Jahren junge Frauen, die gegen große Widerstände ihr Leben als eigenständige Künstlerin durchsetzten. Ebenso selbstbewusst wie verletzlich. Beide stellten für die Gesellschaft, in der sie lebten, jeweils eine enorme Herausforderung dar. Die Gesellschaft war auf dieses Rollenmodell, eine Frau, die ihr Leben in die eigene Hand nimmt, nicht vorbereitet. Die konnten ja nicht mal also selber Geld von ihrem Bankkonto abheben, wenn sie verheiratet waren. Das musste alles mit Erlaubnis des Mannes sein. Und bevor man verheiratet war, ging gar nichts. Man konnte also nicht mal allein in eine Bar oder allein in ein Café. Das hatte schon etwas Anrüchiges. Und Ingeborg Bachmann wie Maria Callas standen für einen Frauentyp, der ohne Mann eigene Vorstellungen, auch künstlerische Vorstellungen hat, die vollkommen unabhängig waren von irgendeiner Beziehung zu einem Mann. Und das hatte fast etwas Provokatives. Helmut Böttiger sieht beide Frauen, Maria Callas wie Ingeborg Bachmann, in einer vergleichbaren Situation von existenzieller Bedeutung. Die Schwierigkeiten, die das mit sich brachte, die sah Ingeborg Bachmann ganz eindeutig in der Art und Weise, wie Maria Callas ihre Rollen interpretierte. Und diese Schwierigkeiten waren, wie gehe ich als selbstständige Frau, die eigene Vorstellungen ihres Lebens hat und vor allem ihrer eigenen Kunst. Wie gehe ich damit um, wenn die Gesellschaft darauf nicht vorbereitet ist? Das trieb Ingeborg Bachmann um und das sah sie bei Maria Callas, die als Sopranistin etwas ganz anderes machte als das, was in der damaligen Zeit normal war. Dass Maria Callas das Artifizielle des Belcanto-Gesangs, die kunstvollen Läufe, Koloraturen, Spitzentöne, Verzierungen nicht um ihrer selbst willen sang, sondern als ernstzunehmende musikalische Ausdrucksmittel begriff, als Teil der inneren Wahrheit einer Figur. Das habe Ingeborg Bachmann sofort als das Einzigartige der Kunst der Maria Callas begriffen. Dass in diesen Opern ein dramatisches Moment liegt, wo die Frau tatsächlich auch Gefühle von Zerrissenheit, von dramatischer Spannung ausdrückte, das war eigentlich nicht vorgesehen und nicht üblich. Und die Interpretation von Maria Callas, Frauenfiguren, die eigentlich mehr oder weniger ornamental vorgesehen waren, immer gespielt wurden auf der Bühne, dass sie da einen individuellen Konflikt inszenierte in ihrer Stimme, das war etwas, was Ingeborg Bachmann sofort wiedererkannte als ihre eigene Problematik. Sie kann einen Ausdruck verfehlen, weil sie weiß, was Ausdruck überhaupt ist. Sie war 10 und mehrere Male groß, in jeder Geste, in jedem Schrei, in jeder Bewegung. Sie war, was an die Duse denken lässt, Echo, un artista. Sie ist die einzige Person, die rechtmäßig die Bühne in diesen Jahrzehnten betreten hat, um den Zuschauer unten erfrieren, leiden, zittern zu machen. Sie war immer die Kunst. Ach, die Kunst. Und sie war immer ein Mensch. Immer die Ärmste, die Heimgesuchteste, die Traviata. Sie war, wenn ich an das Märchen erinnern darf, die natürliche Nachtigall dieser Jahre, dieses Jahrhunderts und die Tränen, die ich geweint habe. Ich brauche mich ihrer nicht zu schämen. Es werden so viele Unsinnige geweint, aber die Tränen, die der Callas gegolten, sie waren so unsinnig nicht. Sie war das letzte Märchen, die letzte Wirklichkeit, deren ein Zuhörer hofft, teilhaftig zu werden. Es ist sehr schwer oder sehr leicht, Größe anzuerkennen. Die Callas, ja, wann hat sie gelebt? Wann wird sie sterben? Ist groß, ist ein Mensch, ist unvertraut in einer Welt der Mediokrität und der Perfektion. Begegnet sind sich Maria Callas und Ingeborg Bachmann nie. Jedenfalls finden sich dafür nirgendwo Belege. Wahrscheinlich ist, dass Maria Callas die österreichische Dichterin gar nicht wahrnahm. Und auch Ingeborg Bachmann, meint Helmut Böttiger, dürfte ein wirkliches Treffen mit Maria Callas nicht angestrebt haben. Die Begegnung war vermutlich eine intime in dieser Probe. Das ist ja eine mehr oder weniger geschlossene Veranstaltung. Und es kann schon sein, dass Bachmann das als eine Art Privataufführung auch für sich sofort wahrgenommen hat. Und das ist ein tiefer Einschnitt. Dazu braucht es eigentlich gar keine persönliche Begegnung in der Alltagskonversation, sondern es war eine Begegnung in der Kunst, was für Ingeborg Bachmann ganz zentral war. Sie lebte eigentlich ihr Leben so, als ob es eine Kunstform sein könnte. Das sieht man an ihrem Liebesverhältnis zu einem Dichter wie Paul Celan, wo die beiden sogar versucht haben, im Alltag zusammenzuleben, was sehr schnell scheiterte. Umso enger war die Verbindung in der Kunst. So leben, als ob es eine Kunstform sein könnte. Kunst und Alltag, die sich eigentlich ausschließen. Vielleicht schaute Maria Callas ganz ähnlich auf ihr Leben. Diese existenzielle Aufladung von Kunst, das ist etwas, was man heute nur vermittelt überhaupt begreifen kann. Das war aber in der damaligen Zeit für Ingeborg Bachmann etwas ganz Zentrales, dass die Kunst die Möglichkeit war, sich als unabhängige, ihr Leben selbst in die Hand nehmende Frau, da war die Kunst die Möglichkeit, sich so wahrnehmen zu können. Enthoben von den gesellschaftlichen Realitäten. Und das war, glaube ich, die Gemeinsamkeit mit Callas. Da brauchte es keine persönliche Begegnung. Aber sehr reizvoll ist es, sich eine solche Begegnung auszumalen. Es ist eine Vorstellung, die einen wirklich umtreiben kann. Wir könnten die beiden jetzt so imaginieren, dass sie miteinander über ihre Probleme in ihrer Zeit sprechen und sich sofort verstehen. Es gibt die Problematik, dass beide wohl gar nicht ausdrücken konnten, worin ihre konkrete Problematik bestand, weil ein Wort wie Emanzipation stand noch gar nicht zur Verfügung. Sie lebten ein Leben als Frau, für das es noch keine Begriffe gab. Und diese Begriffe mussten sie selbst suchen. Von daher wäre ein Gespräch zwischen Callas und Bachmann vermutlich ein Vortasten, ein Suchen gewesen, um überhaupt ihre Situation beschreiben zu können, für das die Worte erst im Lauf der nächsten 10, 20 Jahre gefunden wurden. Im Circus Maximus der Scala kam Maria Callas nicht zur Ruhe und außerhalb des Hauses noch weniger. Der schnelle Ruhm, der bei ihrem Mailänder Debüt gerade einmal 28-Jährigen ihr selbstbewusstes Künstlertum, ihre Außerordentlichkeit auf der Bühne, dazu die Ehe mit dem 28 Jahre älteren Millionär Meneghini, die spektakuläre Abmagerungskur, mit der sie 1953 innerhalb weniger Monate 36 Kilo verlor und eine gärtenschlanke Stilikone wurde. 4 Jahre später wurde sie von der Vogue zur elegantesten Frau der Welt gekürt. All dies brachte die Callas weltweit in die Schlagzeilen. Und aus ihnen kam sie nie wieder heraus. In Italien, bei den Sängerinnen, waren es die Püppchenstimmen, Engelsstimmen, also die Seelchenstimmen. In Deutschland war es Sissi oder Ruth Leuwerick oder Maria Schell. In Amerika war es Marilyn Monroe, die zwar übersexualisiert wurde, aber in allen Filmen von allen Männern immer nur Baby genannt wird. Als Romy Schneider Ende der 50er Jahre aus diesem Käfig ausbrach, gab es die helle Empörung. Auch Maria Callas stellte das gängige Frauenbild auf den Kopf. Callas war die erste dieser Künstlerinnen, die zum ersten Mal einen anderen Frauentypus emanzipiert hat. Also gezeigt hat, dass Lucia zwangsverheiratet worden ist und nach ihrer Freiheit sucht. Also sie fügt sich einem geläufigen Frauenbild, das in der Oper genauso herrschte wie im Filmwesen, in den Weiblichkeitsbildern. Sie fügte sich diesem Bild nicht. Gibt den schönen Satz, es ist keine Kunst, aus einer Jungfrau eine Hure und aus der Göttin eine Hexe zu machen. Ist eine kurze Metapher für das, was mit Callas über 10 Jahre lang geschehen ist. Aus einer Göttin eine Hexe machte zum Beispiel der Journalist des Time Magazine, der 1957 einen geradezu vernichtenden Artikel über Maria Callas veröffentlicht hatte. Das Porträt der Künstlerin als bösartige Primadonna. Gegen Ende des Jahres hatte Maria Callas bei einem Gastspiel der Scala in Edinburgh 4 Aufführungen von Bellinis La Sonnambula gesungen. Eine weitere Vorstellung war nicht vereinbart worden, und doch setzte die Scala eine an, ohne jede Absprache mit Maria Callas. Sie weigerte sich zu singen, fuhr nach Italien zurück und wurde flugs auf einer Party gesichtet, was sofort als Weltneuigkeit verbreitet wurde. Die Kommentare waren eindeutig. Nur um ihres Vergnügens willen habe sie die Scala in Edinburgh im Stich gelassen. Primadonnenhaft sei ihr Verhalten. Wie die Sachlage tatsächlich gewesen war, interessierte niemanden. Und dann kam, nur einige Tage später, der Skandal von Rom. Dort war für den 2. Januar Bellinis Norma angesetzt worden, mit Maria Callas in der Titelrolle und in Anwesenheit des italienischen Staatspräsidenten Giovanni Gronchi. Doch so schön wie in dieser Aufnahme von 1954 unter Tullio Serafin klang Maria Callas am 2. Januar 1958 nicht. Schon Tage vorher war Maria Callas indisponiert, hatte sich schließlich schweren Herzens entschieden, die Vorstellung zu singen. Doch nach dem ersten Akt war die Stimme weg. Die Vorstellung musste abgebrochen werden. Die Proteste schienen grenzenlos. Wiederum sah die Öffentlichkeit in Maria Callas Verhalten nichts als die Launenhaftigkeit einer Primadonna, die nicht einmal davor zurückschreckte, den Staatspräsidenten zu düpieren. Glauben Sie, dass wenn ein Fußballer in Anwesenheit von Herrn Gronchi mit einem Muskelfaserriss vom Platz gegangen wäre, dass er der Beleidigung des Staatspräsidenten geziehen worden wäre? Da merkt man eben, dass ein Publikum sehr rasch bereit ist, eine Sängerin, die als eigenwillig und widerspenstig bekannt war, das hat sich in einer Weise hochgeschaukelt, dass die nationale Seele kollektiv nach einem Hassobjekt gesucht hat. Anders ist das nicht plausibel zu erklären. Niemand habe ihr damals geholfen, meint Jürgen Kesting. Nicht der Staatspräsident Gronchi, nicht der Intendant der Scala Antonio Giringelli. Die Bösartigkeit wurde verstärkt dadurch, dass die Leute, die sie hätten in Schutz nehmen können, wenn Herr Gronchi gesagt hätte, um Gottes Willen, Frau Callas wird ja nicht, um mich zu kränken, eine Aufführung absagen, nun haltet mal an euch. Oder wenn Herr Giringelli, von dem mein Kollege Michael Scott geschrieben hat, dessen Wissen über Gesangskunst auf dem Rücken einer Briefmarke untergebracht werden könnte, also wenn Herr Giringelli gesagt hätte, nein, das würde nicht passieren und etliche andere, die hätten einspringen können. Aber nein, man hatte ein Skandalobjekt gefunden, auch als Erscheinung. War sie so prominent geworden? Sie war ja prominenter, als im ganzen Jahrhundert je eine andere Sängerin gewesen war. Erst im April 1958, nach Gastspielen in Chicago, New York, Madrid und Lissabon, kehrte Maria Callas an die Scala zurück. Sie hat diese Welt auseinandergerissen. Als sie nach dem Norma-Exit in Rom nach Mailand zurückkam und eine Wiederaufnahme von Anna Bolena gesungen hat, hat sie das Publikum, das gekommen war, sie zu lynchen. Sie war Staatsfeindin Nummer 1 in Italien. Es gibt keinen vergleichbaren Skandal mit einem ausübenden Künstler im vergangenen Jahrhundert, der diesem römischen Skandal nahekommt. Das Publikum hat sie besiegt. Als sie nach Hause kam, war ihr Haus mit Kot verschmiert und dreckige Sprüche waren auf die Wände geklebt worden. Kurz darauf verließ Maria Callas die Scala, um erst 2,5 Jahre später und nur für kurze Zeit zurückzukehren. Um die Bühnenkünstlerin, um die große Tragödin Maria Callas, um sie geht es gleich. Eine Aufnahme von 1957, live aus der Scala, gibt einen Eindruck davon. Maria Callas ist Anna Bolena. Thank you. Kein Stimmwunder sei die Callas gewesen, hatte Ingeborg Bachmann geschrieben. Sie ist weit davon entfernt oder sehr nah davon. Denn sie ist die einzige Kreatur, die je eine Opernbühne betreten hat. Ein Geschöpf, über das die Boulevardpresse zu schweigen hat, weil jedes seiner Sätze, sein Atemholen, sein Weinen, seine Freude, seine Präzision, seine Lust daran, Kunst zu machen, eine Tragödie, die im üblichen Sinne zu kennen nicht nötig ist, evident sind. Nicht ihre Koloraturen, und sie sind überwältigend, nicht ihre Arien, nicht ihre Partnerschaft allein ist außerordentlich, sondern allein ihr Atemholen, ihr Aussprechen. Fünfter Akt. Die Tragödin. Maria Callas auf der Bühne. Neben der Norma wurde Luigi Cherubinis Medea die zweite prägende Rolle der Maria Callas. Ein Stoff der griechischen Antike. Die Königstochter Medea, die in rasender Wut ihre Kinder und sich selbst tötet, aus Rache für die Untreue ihres Mannes, des Vaters der Kinder, Jason, der sie verstoßen hat aus Liebe zu einer anderen. Nach der Norma hat Maria Callas keine Rolle so oft verkörpert wie die Medea. Am eindrucksvollsten in jener Aufführungsserie, von der schon die Rede war. 1953 an der Mailänder Scala, dirigiert von Leonard Bernstein, der ein Einspringer war. Er dirigierte damit seine erste Oper überhaupt. Über diese Aufführung schrieb Jens Malte Fischer in seinem Buch »Große Stimmen«: Wenn Callas das bereitete Schlachtfeld des dritten Aktes betritt, dann lernen wir als fassungslose Zuhörer, auch wenn wir nicht Zuschauer waren, was es heißt, in der Oper des 18. und frühen 19. Jahrhunderts Rezitative zu singen. Und wenn sie nur dieses und das dem Finale vorausgehende Rezitativ hinterlassen hätte, sie würde allein dadurch zu den größten Erscheinungen dramatischen Gesangs aller Zeiten zählen. Und Jens Malte Fischer schreibt weiter: Ich neige nicht zu Übertreibungen. Aber ich muss bei aller Abwehr der kritiklosen Callas-Verhimmlung gestehen, dass es in der Geschichte der Aufzeichnung des menschlichen Gesanges nichts Atemberaubenderes gibt als diesen dritten Akt Medea. Hier sang jemand um sein Leben. Und wenn man die Callas nach diesem Abend tot von der Bühne getragen hätte, mich würde es nicht wundern. Das ist eine Selbstentäußerung. Das ist vokaler Wahnwitz in einem Grade, der jede Kritik verstummen lässt. Ja, jede fachmännische Beurteilung nebensächlich erscheinen lässt. So darf man einfach nicht singen. So darf man sich nicht auf der Bühne selbst verbrennen, möchte man als Hörer einwenden. Aber man bringt kein Wort heraus. Guarda, stai zitto. Wie hatte Ingeborg Bachmann es formuliert? Sie hat nicht Rollen gesungen, niemals, sondern auf der Rasierklinge gelebt. Selbstentäußerung, vokaler Wahnwitz, sich auf der Bühne selbst verbrennen. Diese letzte Metapher greift auch der russische Sänger und Gesangsprofessor Nikolai Bortschew auf. Kalas brannte dafür. Sie hat sich wirklich die Rollen in die Stimme, in so Knochenmark gesetzt und war mit Fleisch und Blut dabei. Und diese Dramatik, das war zum Beispiel auch, weswegen sie vergleichsweise so kurz gesungen hat. Sie hat sich total wie so eine Kerze ausgebrannt, aber wirklich bis zum letzten Wachstropfen. Es ist schwer zu beschreiben. Man sagt, die Stimme war eigentlich überhaupt nicht so groß. Also es waren nicht die Volumen der Stimme, die die Leute in Staunen brachten, sondern die ungeheure Ausdruckskraft. Man war einfach wirklich hypnotisiert von ihrem Wesen auf der Bühne. Der Musikjournalist und Kalas-Biograf Jürgen Kesting. Man kann in den Bildbänden von Brix oder anderen, kann man genau sehen, wenn man szenische Fotos sieht, wie sich die Figur, also die Bühnenfigur, im Verlauf einer Aufführung szenisch verändert. Sie hat nicht das große Bühnentheater gemacht, das die große Aktion gemacht hat. Das war sie nicht. Aber sie hat ein unglaubliches Gespür gehabt, genau wie in ihren Phrasierungen, sich auf der Bühne zu bewegen, also mit den Händen zu arbeiten. Das Gesicht war natürlich ein ideales Bühnengesicht mit scharfen Konturen, der großen Nase. Also all das, was auf der Bühne aus der Entfernung auch gut aussieht. Also das Gesicht von Renata Scotto auf der Bühne war immer von einem kleinen Bauernmädchen. Das war einfach so. Der Dirigent Konstantin Trinks, bekannt für seine Vorliebe zum deutschen Fach, Wagner und Strauss. Doch eine Aufnahme der Lucia di Lammermoor brachte ihn mit der Kalas in Berührung. Dann habe ich die Karajan-Aufnahme, die Live-Aufnahme aus Berlin mit Kalas di Stefano Panerai gehört und die rauf und runter gehört. Und ich habe sie jetzt kürzlich tatsächlich nach langer Zeit wieder gehört und war so von den Socken und begeistert wie... Ist einfach, da ist jeder Ton durchlebt. Und meine, das vermisse ich heute schon, muss ich sagen. Auch wenn man Tristan macht, zum Beispiel, höre ich Ludwig Suthaus an und der leidet da wirklich. Und man, da ist nicht alles genau, aber es ist so richtig trotzdem. Und das Gleiche bei Kalas, die Stefano übrigens auch in dieser Live-Aufführung, aber bei Kalas ist es einfach exemplarisch, ja, dass sie wirklich gebrannt hat und die Rollen verkörpert hat. Ich denke, nicht umsonst ist das so eine Legende. Diese vielen Opernsänger, die wirklich nur die Arme rauf und runter gehoben haben, damit sie irgendwas machen. Die Kalas-Biografin Eva Gesine Bauer. Maria Kalas hat wirklich jede Geste mit Sinn erfüllt. Es gab keine sinnlose Geste. Sie hat als erste Sängerin überhaupt auf der Bühne die Faust geballt. Das hat vorher keine gewagt. Sie hat als Medea die Faust geballt. Ein großes Problem stellte sich dem Bühnentemperament der Callas entgegen: ihre extreme Kurzsichtigkeit. Die berühmte Vestalin von Spontini, die Visconti inszeniert hat, wo sie auf einer Riesentreppe erscheinen musste und dann in dem Vorspiel diese riesige Treppe runter bis zur Rampe rennen musste. Und das hat sie gemacht, das hat sie auch so geübt. Aber da halten alle den Atem an, weil sie die Stufen bestimmt nicht sehen konnte. Das war alles auf Risiko. Und diese riesigen, ausdrucksstarken griechischen Augen, die dir quasi so hinein eindringen und wirklich was von dir fordern, die sind ihr nach innen gerichtet. Und du denkst, mein Gott, die Frau blickt durch mich irgendwie so durch. Denn außen konnte sie nicht sehen und konnte niemanden irgendwie so eigentlich so direkt beim Blick packen. Die Aufführung einer antiken Tragödie hat Maria Callas nie gesehen, obwohl sie in Athen reichlich Gelegenheit dazu gehabt hätte. Und doch kannte sie die Gesten dieses Theaters. Aus Intuition, meint Eva Gesine Bauer und verweist auf den griechischen Regisseur Alexis Minotis, mit dem Maria Callas 1961 ihre letzte Medea an der Scala einstudierte. Die ganze antike Mythologie, die antike Tragödien waren ihr fremd. Und Minotis hat sie eben beobachtet, als sie mit den Fäusten auf den Bühnenboden schlug. Diese antike Geste der Verzweiflung, eine Geste, die quasi die Götter zu beschwören versucht und heraustrommelt, ja, aus ihrer Zurückhaltung, sie wachrufen will mit aller Gewalt, die hat er ihr nie gezeigt. Und das ist eben diese verinnerlichte Tragödie. Sie hat das in sich erlebt, was der Konflikt bedeutet und was der mit einem anstellt, was der in einem bewirkt. Verinnerlichte Tragödie. Man könne Leben und Kunst der Maria Callas nicht erklären, mit Schlagworten auf einen Nenner bringen, meint Eva Gesine Bauer. Ein Satz des italienischen Schriftstellers und Filmregisseurs Pier Paolo Pasolini indes habe ihr geholfen, dem Phänomen Maria Callas näher zu kommen. Über sie sagte Pasolini: Sie ist in gewisser Hinsicht die modernste aller Frauen, aber in ihr lebt eine Frau der Antike. Fremdartig, geheimnisvoll und magisch, was furchtbare innere Konflikte in ihr auslöst. Dieser Satz habe ihr eine Tür geöffnet. Weil ich verstand, warum sie so unglücklich war. Sie litt an sich selbst, und das hat Pasolini mit diesem Satz so großartig erfasst, dieser Konflikt, der sie fast zerstört innerlich. Und zugleich war er natürlich auch eine Quelle ihrer großen Kunst. Sie war für die Zeitgenossen schwer verstehbar. Eine so große Künstlerin, die dann privat eine Nervensäge für Freunde war, nachts nicht ins Bett wollte, weil sie Angst vor irgendwelchen Träumen hatte, vor dem Alleinsein, mit sich selbst nichts anfangen konnte und die Freunde totgeredet hat, die Einkaufsorgien hinlegte und ihre Taschen mit Nippes und Sonderangeboten vollstopfte, die einen teilweise miserablen Geschmack zeigte, wenn sie nicht gerade von Biki eingekleidet wurde. Biki, das war die Mailänder Modeschöpferin Elvira Leonardi Bouilleur, eine Enkelin Puccinis. Sie entwarf den typischen Callas-Look. Schmale, ärmellose Abendroben, dazu bodenlange Capes. Das Leiden an sich selbst als zentraler Konflikt im Leben der Maria Callas? Ja, sagt Eva Gesine Bauer. Hin- und hergerissen sei sie gewesen zwischen der großen Welt, die Glamour bedeutete, aber auch eine skandalhungrige Öffentlichkeit und der Kunstwelt der Tragödien auf der Bühne, über die sie wiederum erschreckend wenig wusste. Die Reader's Digest las als Hochkultur, die Groschenromane verschlang, die, als ihr einer der ganz großen griechischen Regisseure etwas über Pompeji erzählt und Bilder zeigt, der Fresken in Pompeji, sagte, oh, malte die schön, ich kannte die gar nicht. Also es waren Abgründe, in die man blickte, wenn man über diese Dinge sprach. Und zugleich war sie eine so große Künstlerin, die alles erfasste. Manche sagten instinktiv, ich sage intuitiv. Und was ist Intuition anders als ein quasi im Unbewussten verankertes Wissen, Erfahrungen, die nicht bewusst gemacht wurden, nicht lesend erworben, sondern die sind da. Ein Leben also für die Kunst, wie Ingeborg Bachmann es bei Maria Callas meinte, empfunden zu haben? Das ganze Leben war eigentlich in der Musik, für die Musik, auf der Bühne und für die Bühne. Sobald sie sich von diesem Feld entfernt hat, es klingt irgendwie so fatalistisch, aber wurde sie so fast bestraft, wo sie natürlich ihr Liebesglück und Familienglück als Frau gewünscht hat, hatte sie nie gehabt. Da scheiterte sie immer. Und die ganzen Erfolge, was sie auf der Bühne erlebt hat und immer als Siegerin und unglaublich erfolgreiche, unerreichbare Künstlerin ihrer Zeit dastand, so schwach war sie im privaten Leben. Sechster Akt. Rückzug und Aufbruch und Rückzug. Ein Leben für die Musik. Wenn das stimmt, muss der Rückzug aus der Welt der Oper Maria Callas umso schmerzlicher getroffen haben. Ende der 50er Jahre wurde die Zusammenarbeit, insbesondere mit der Scala und der New Yorker Met, schwieriger. Und das nicht nur, weil die Stimme in den Höhen brüchig geworden war. Mit der selbstbewussten Sängerin wussten auch erfahrene Opernchefs wie Rudolf Bing von der Met nicht gut umzugehen. Überdies waren sie in der Wahl ihrer Mittel oft nicht zimperlich. Nach dem Norma-Eklat in Rom etwa kündigte die Met einen geschlossenen Vertrag per Telegramm. Die anhaltenden Medienberichte über die jähzornige, launische, unberechenbare, unzuverlässige Diva, singt sie nicht, taten zudem ihre Wirkung, obwohl Maria Callas keineswegs in skandalösem Maße Vorstellungen abgesagt hatte. Der Journalist Mike Wallace fragte sie 1958 in einem Fernsehinterview, was sie zu den Berichten über ihr Temperament sage. Dass sie launisch sei, mit Dingen um sich werfe, auf der Bühne Wutausbrüche hätte. Nun, antwortete sie, es sei doch ganz normal, bei der Arbeit leidenschaftlich zu sein. Auch mal die Bühne zu verlassen, würde für die nötige Spannung sorgen. Und sie fragt ihn, ob er das nicht auch mal gemacht hätte. Ja, gibt er zu. Und sie, ruhig und absolut souverän, das steht dann aber nicht in der Zeitung. Stimmt, sagt er, und sie weiter, während der Vorstellungen, wenn ich da nicht mal wütend werden würde und sie hätten keine Angst vor mir, die anderen würden nicht mehr arbeiten als unbedingt notwendig. Walkouts and sicknesses and affairs and anger and jealousy and what's the drama? Have you ever walked out on your work? I'm sure you have. Furious one day? Well, I've, yes, but... Only you're not in the newspaper. That's correct. Now... Anger, if you don't get angry sometimes, even not really, essentially, you never obtain the results. During performances, if I really didn't get angry and they were not afraid, the other people would not work more than the necessary. Mit Cherubinis Medea tritt sie am 3. Juni 1962 zum letzten Mal in der Scala auf. Viele versuchten, Maria Callas zur Rückkehr zu überreden. Auch ihr langjähriger Bühnenpartner Giacomo Lauri Volpi hatte das getan. Am 11. Dezember 1962 schrieb Maria Callas ihm: Es hatte nichts mit Kunst zu tun, was mir zum Schluss widerfuhr. Es war eine harte, obszöne Schlacht. Ich wollte, sie wüssten alles genau, was ich an der Scala im Guten, aber auch im Bösen erlebt habe. Der lügnerische Journalismus. Der Gatte. Sie würden eine große Wunde sehen, leider noch immer blutend, die vielleicht nie heilen wird. Sie werden sagen, ich übertreibe. Vielleicht. Aber wer sich der Musik verschrieben hat, wie ich, im Glauben an eine musikalische und vor allem ideale Welt, wird das ein wenig verstehen. Der Gatte. 1959 war es nach 10-jähriger Ehe zur Trennung von Giovanni Battista Meneghini gekommen. Kurz zuvor war sie durch die amerikanische Journalistin Elsa Maxwell mit dem griechischen Reeder und Milliardär Aristoteles Onassis bekannt gemacht worden. Eine Liebesaffäre begann, an der wiederum die Klatschpresse der ganzen Welt regen Anteil nahm. 5 Jahre später begründete Callas die Trennung von ihrem Mann in einem Interview so: Die Welt hat mich dafür verurteilt, dass ich meinen Mann verlassen habe. Aber ich habe ihn nicht als Ehemann verlassen. Der Bruch kam, weil ich nicht mehr wollte, dass er die totale Kontrolle über mich hatte. Aber das war das Einzige, was er wollte, glaube ich. Auch Aristoteles Onassis trennte sich von seiner Frau und lud Maria Callas auf seine Yacht Christina zu Kreuzfahrten im Mittelmeer ein. Dort traf sie den Jet-Set der mondänen Welt der 60er Jahre. Dazu Größen aus der Politik wie Sir Winston Churchill, Wirtschaftsbosse wie den griechischen Reeder Stavros Spiros Niarchos, Milliardär wie sein Schwager Onassis. Mit ihm wetteiferte er um Tanker, Frauen und Weltbedeutung. Leidenschaft ist ein ganz wesentlicher Begriff für Maria Callas gewesen. Und Leidenschaft hat sie gepackt bei Onassis. Onassis hatte etwas, das hat die Frau von Cesar Pinnau gesagt, die nun Callas kannte und die Niarchos, den Schwager von Onassis, kannte und ihn. Die sagte, Niarchos habe den Ennui der Reichen gehabt, also die Gelangweiltheit der Reichen, und Onassis den joie de vivre, die Lebensfreude der Armen. Und das hat sie erlebt, das hat ihr gefallen. Wie er dann Gastgeber war auf der Christina, sich um alles gekümmert hat, geputzt, gewienert, Gläser getragen, Getränke gemixt, die Leute bedient, also das hat ihr gefallen. Vieles im Umfeld von Maria Callas blieb bis heute unklar und umstritten. An Aristoteles Onassis scheiden sich in besonderem Maße die Geister. Wie konnte sich diese kultivierte Frau mit einem solchen, wie man damals gerne sagte, Ladykiller einlassen, der sie am Ende auch noch schnöde sitzen ließ? Jürgen Kesting. Sie ist in die Ari-Jackie-Welt ausgebrochen. Das war in meinen Augen auch zugespitzt ein emanzipatorischer Vorgang, nachdem sie auf andere Weise die leidende Frau emanzipiert hatte. Es war vielleicht auch eine kleinmädchenhafte, kleinbürgerliche Sehnsucht nach dem großen Glamour. Sie hat vielleicht auch gehofft, in der Welt Ruhe zu finden, weil sie ja schon relativ früh, ab 57, 58, gesagt hat, dass sie aufhören wolle, weil sie gemerkt hat, dass es mit der Stimme nicht mehr funktionierte. Noch einmal, nach 1955 werden sie keinen wirklich reinen, sauberen, klaren, lauten, hohen Ton hören. Für Eva Gesine Bauer liegt der Fall ziemlich klar. Diese Sinnlichkeit von Onassis, die hat er sicher imponiert. Außerdem glaube ich ganz pragmatisch, dass sie mit ihm guten Sex hatte. Onassis war einfach ein sinnlicher Mensch. Man kann den schön oder hässlich finden, widerwärtig. Aber die meisten, die ihn kannten, behaupten, er habe einen großen Charme gehabt. Er hatte auch Witz, einen manchmal etwas gewöhnungsbedürftigen Humor, wohingegen Maria Callas absolut humorbereinigt gewesen ist. Das müssen wir leider so eingestehen. Humorbereinigt durch und durch, ja. Arnold Jakobshagen schreibt in seiner Callas-Biografie, sie habe Onassis schlichtweg geliebt. Und Onassis habe sie alles andere als nur unglücklich gemacht. Ihr Geld sei ihm egal gewesen. Sein Geld habe sie wiederum nicht interessiert. Auch das erleichternd. In ihren Briefen fühlte sich Maria Callas ihm nahe. 1967 schreibt sie an Onassis, Aristo, mein Geliebter. Ich weiß, das ist ein mageres Geburtstagsgeschenk. Aber ich muss dir sagen, dass ich nach 8,5 Jahren mit allem, was wir hinter uns gebracht haben, glücklich bin, dir aus tiefstem Herzensgrund zu sagen, dass ich stolz auf dich bin. Ich liebe dich, körperlich und seelisch. Und mein einziger Wunsch ist, dass du ebenso empfindest. Ich fühle mich privilegiert, die höchste Höhe einer harten Karriere erreicht und durch die Gnade Gottes dich gefunden zu haben, der ebenfalls die Hölle durchgemacht und die Höhe erreicht hat, und mit dir vereint worden zu sein. Versuche, oh, ich bitte dich, versuche es, uns für ewig vereint zu sehen, denn ich habe immer deine Liebe nötig und deine Achtung. Vergiss niemals, dass du mich in jenen letzten Tagen zur Königin der Welt erhoben hast. Ich bin dein. Mach mit mir, was du willst. deine Seele, Maria. Versuche es, uns für ewig vereint zu sehen. Daraus wird nichts. Im nächsten Jahr kommt es zur letzten gemeinsamen Kreuzfahrt, die abgebrochen wird. 2 Monate später heiratet Aristoteles Onassis Jackie Kennedy. Und trotzdem wird Maria Callas und nicht Jackie Kennedy 1975 an sein Totenbett kommen. Am Ende der sängerischen Laufbahn der Callas war Aristoteles Onassis nicht beteiligt. Nach dem Abschied von der Scala sang sie nur noch 6 Opernvorstellungen. 4-mal Tosca und 2-mal Norma. Dazu einige Konzerte, etwa in London 1962 mit dem Orchestra of the Royal Opera House unter Georges Prêtre. Darin die Sektille aus Bizets Carmen, ein Werk, das sie auf der Bühne nie gesungen hatte. Ist der Jubel in London, obwohl die Sektille der Carmen nicht so schwer zu singen ist und man der Stimme deutlich anhört, dass sie ihren Zenit überschritten hat. Immer wieder hatten Filmleute ihre Nähe gesucht, hatten Angebote gemacht. Bald schon sollte Maria Callas ihrerseits zum ersten Mal Interesse zeigen, einen Film zu drehen. Schon während ihrer Zeit mit Aristoteles Onassis hatte Maria Callas den Filmregisseur Pier Paolo Pasolini kennengelernt. Er war eine Institution in Italien. Als kommunistischer Intellektueller umstritten, mit seinen Filmen Accattone oder auch Mamma Roma galt er als Skandalregisseur. Die Romanistin und Literaturwissenschaftlerin Maike Albat. Er hat sich sehr interessiert für die griechischen Tragödien, für die Antike, weil er immer gesucht hat nach so etwas Ursprünglichem. Der Begriff des Barbarischen ist da wichtig. Und dann kam es dazu, dass Maria Callas ihm das Angebot gemacht hat, dass sie gerne in einem seiner Filme auftreten würde. Tragödie? Das Ursprüngliche? Das Barbarische? Es muss faszinierend für Maria Callas gewesen sein, in Pasolini offenbar einem Geistesverwandten zu begegnen. Aber dennoch, die großbürgerliche, gänzlich unpolitische Diva und der bekennende homosexuelle Pasolini, der mit der Oper nichts anfangen konnte? Pasolini ging nur selten in die Oper. Er hat sich für bürgerliche Hochkultur zwar interessiert, aber hat das nicht unbedingt im Alltag betrieben, weil er ja immer diese Faszination hatte, auch für das ganz Ursprüngliche und Archaische. Gleichzeitig wollte er immer unbedingt zur Hochkultur gehören. Deswegen hat ihm das dann auch geschmeichelt. Ebenso faszinierend ist es, dass der Kommunist Pasolini dem Charme des Großkapitalisten Onassis erlag und dem der Callas. Es sollte eine folgenreiche Begegnung werden. Das musste ihm sein Produzent dann erst erklären, wer Maria Callas war. Er hat sie nie gehört bis dahin und flog dann aber nach Griechenland und war zu Gast auf der Yacht von Onassis. Und das hat ihn natürlich ungeheuer beeindruckt. Also eigentlich war er ein Kleinbürger, der dann sehr fasziniert war von diesem ganz Glamourösen und von dem Umfeld. Eine Vorführung des Pasolini-Films Teorema hatte Maria Callas vorzeitig verlassen, hatte Pasolini im Kreis von Freunden als Verrückten bezeichnet und ausgerechnet mit ihm drehte sie nun ihren ersten Film, nachdem so viele andere Filmregisseure und Studios sich vergeblich um die Callas bemüht hatten. Warum tat sie das? Vielleicht, weil sie die Krise, ausgelöst von der Trennung von Onassis, überwinden wollte, etwas Neues machen wollte, etwas völlig Neues, einen vielleicht ersten Versuch wirklicher Unabhängigkeit? Und dies ausgerechnet mit Medea, aber ohne Musik? An dem Thema interessierte Pasolini vor allem das Aufeinandertreffen zweier Kulturen. Vertreten durch die archaisch-animistische Priesterin Medea und den rationalistisch-pragmatischen Jason. Das archaisch-wilde und das nüchtern-pragmatische sind unvereinbar. Daran scheitern Medea und Jason. Auch der Medea-Film endet in einer blutigen Tragödie. Interessant ist, dass Pasolini sich eindeutig auf die Seite Medeas stellt. Sie verteidigt. Er ist eigentlich eher jemand, der gegen Jason, also gegen alles, was so eine Form der Zivilisiertheit bedeutet, denkt. Also er versucht, dieses Archaische wieder stärker herauszuarbeiten. Er war gegen die bürgerliche Kultur. Er wollte immer auf irgendetwas Ursprüngliches kommen. Und selbst wenn das Todesopfer beinhaltet, dann war das für ihn zweitrangig. Er hat da irgendetwas immer gesehen, was ja vielleicht so etwas Ursprüngliches wieder zum Vorschein bringt, das der Welt weiterhilft. Gedreht wurde in der Türkei und in Italien und in großer Harmonie. Maria Callas hat ihn sehr ins Herz geschlossen. Der Film ist grandios. Pasolini hatte einen guten Blick für Gesichter. Sie tritt da ja auf mit diesem sehr eindrucksvollen, großen Gesicht, diesen riesigen Augen, angetan mit Goldschmuck. Schon allein das sieht aus wie so, ja, auf einem Porträt oder auf Bildern, die wir unbewusst vielleicht uns von der Antike machen. Die Faszination, die von Pasolini ausging, hielt noch lange nach den Dreharbeiten an. Pasolini hat immer zu Frauen auch intensive Freundschaften gepflegt. Und sie hat ihm dann Briefe geschrieben, sie hat ihn umworben, sie hat sich um ihn bemüht und konnte ihm gegenüber offenkundig auch ihre große Verletzlichkeit zeigen. Das war ungewöhnlich. Und es gibt einen sehr, sehr schönen Brief, den sie an ihn aus New York geschrieben hat. Liebe, ich schreibe dir aus den Wolken. Scheint ein Teppich. Schön. Weich zum Spazieren gehen. Aber wohin? Wer weiß. Ich in New York, du unterwegs. Der Geist, wo er will. Er ist schon frei. Den Geist kann niemand befehlen. Zumindest nicht meinen. Und deinen auch nicht. Weißt du, lieber Freund, wahre Freunde habe ich wenige gefunden, um nicht zu sagen niemanden. Ich denke ein Ja, spüre ein Ja. Aber die Zeit wird es zeigen. Ich zähle auf deine Ehrlichkeit und Offenheit. Wir sind psychisch tief verbunden. So tief, wie es, wage ich zu sagen, nur selten im Leben vorkommt. Das ist ein Liebesbrief. Geschrieben an Pier Paolo Pasolini, dessen Homosexualität ihr vielleicht eine besonders große Nähe ermöglichte? Dass Pasolini schwul war, hat ihr natürlich die Angst genommen vor diesem Männlichen. Er hatte genügend virile Ausstrahlung, also sie konnte sich mit ihm schmücken. Das war bei vielen Freundinnen Pasolinis so. Aber er wurde ihr nicht gefährlich. Und ich glaube, da hat sie sich ganz einfach freier gefühlt und auch nicht so bewertet als Frau. Gleichzeitig hat er sie ja wunderbar inszeniert in dem Film. Also diese Gewänder, der Schmuck, die Bewegungen, das Licht, wie er sie einfängt, das finde ich ist alles sehr, sehr gelungen und schmeichelt ihr auch. Ein Mittel auch, um der Einsamkeit zu entgehen? Auf mich macht es den Eindruck, als sei Maria Callas sehr einsam gewesen und als habe sie dann in jemandem wie Pasolini und diesem Filmset, auch seiner Freundesgruppe, er hat sich immer mit Freunden umgeben, ein Zuhause gefunden, zumindest für eine kurze Zeit. Es gab sogar das Gerücht, dass sie heiraten wollten. Also da scheint sie irgendwie eine Gemeinsamkeit gespürt zu haben und das Gefühl gehabt zu haben, sie könne sich so geben, wie sie war. Und vielleicht auch die Tatsache, dass Pasolini zu ihrer Musik und zu ihrem Gesang nichts sagen konnte. Sie ist ja nicht als Sängerin in dem Film aufgetreten, sondern war Medea. Und das hat sie vielleicht dann auch so ein bisschen freier werden lassen. Also ihr hat auch dieses Stilisierte, denke ich, gefallen. Und sie hat sich darauf eingelassen. Sie ist wirklich seine Figur geworden in dem Film. 1975 wurde Pier Paolo Pasolini ermordet. Maria Callas sagte, sie habe einen Bruder verloren. Mit ihrem Rückzug von der Bühne wuchs ihr Ruhm stetig an, bekam Züge von Heiligenverehrung. La Divina, Callas die Göttliche. Selbst bei völlig harmlosen Stücken war der Applaus oft erregt, übererregt. Etwa 1963, als Maria Callas bei einem Konzert in Paris mit dem Orchestre National de la RTF unter Georges Prêtre das schlichte Liedchen O mio babino caro aus Puccinis Gianni Schicchi sang. Es war, als hätte die Opernwelt erst, als Maria Callas nur noch selten auftrat, gemerkt, was sie an ihr gehabt hatte. In den Opernhäusern hinterließ sie Leere. Ihr Schatten wirkte lange nach. Zum Beispiel, was ihre Darstellung der Violetta in Verdis La Traviata angeht. Die Scala hat Violetta nach der 55er von Callas 64 versucht mit Mirla Freni, Karajan, Zeffirelli. Und es war ein solches Desaster, dass dann das Stück 25 Jahre lang nicht mehr gespielt wurde, bis Riccardo Muti den falschen Mut aufbrachte, es mit der falschen Sängerin wieder herauszubringen. Das heißt, Callas hat Partien wie Medea, Anna Bolena, Lucia und so weiter, die Partien waren mit ihr besetzt. In der Erinnerung und im Bewusstsein der Italiener. Jürgen Kesting hat Maria Callas einmal gehört. Am 25. Oktober 1973. Es war der Tourneebeginn der Sängerin mit Giuseppe Di Stefano. Und Kesting beschreibt diese erste Begegnung als eine schreckliche Erfahrung. Schmerzlicher in der Erinnerung als der 16. September 1977, der Todestag der Maria Callas. Wenn ich darauf angesprochen werde, erinnere ich mich, dass man mit hochgespannten Erwartungen in dieses Konzert gegangen ist. Alle haben ja etwas Wunderbares erwartet. Und dann merkt man, dass eine Stimme eine Stunde braucht, um wieder richtig in den Klangfokus zu kommen. Und dann kommt irgendwann O mio babino caro, was ja nun auch ein Stimmchen singen kann, was daran erinnert, was mal gewesen war. Ich sollte für einen französischen Rundfunksender einen Kommentar geben. Ich sollte darüber schreiben. Ich habe am nächsten Morgen als erstes angerufen und habe gesagt, darüber werde ich kein Wort verlieren, weil die Erfahrung zu schmerzlich war. Arnold Jacobshagen beschreibt in seiner Callas-Biografie, wie sehr Giuseppe Di Stefano Maria Callas bekniet habe, um gemeinsam auf Tournee zu gehen. Di Stefano, der Callas Liebhaber zu dieser Zeit war, brauchte Geld. Und Maria Callas ließ sich darauf ein. Für die Fans habe sie es getan. Die waren auch überwältigt. Nur die Kritiker waren enttäuscht, entsetzt. Was hinzukam, dass Di Stefano, der auch nicht mehr richtig singen konnte, die ganze Zeit gebrüllt hat. Er hatte die Kraft noch, um also sich mit Lautstärke hörbar zu machen. Aber das wird dann ja noch schlimmer, wenn jemand die Stimme in der Kehle stecken bleibt. Und Di Stefano war schon ja 20 Jahre vorher bei hohen Tönen immer eine Schwebung unter dem Ton. Also es war ein ganz, ganz schrecklicher Abend und der große Jubel. Also das war schon eine traurige, sehr traurige Erfahrung. 1963 war Maria Callas nach Paris gezogen. 1967 bezog sie ihr Appartement in der Avenue Georges Mandel im vornehmen 16. Arrondissement von Paris. Dort lebte sie bis zu ihrem Tod in Einsamkeit. Der Mythos Callas sieht das so vor. Dass Maria Callas einsam war und auch in Einsamkeit starb, gilt als sicher. Dabei ist es durchaus nicht sicher. In einem Fernsehinterview von 1973 zum Beispiel fragt sie der Journalist Mike Wallace danach, fragt, ob sie lonely, einsam sei. Und Maria Callas antwortet: Nicht wirklich. Wir müssen allein sein. Ich habe oft das Bedürfnis, allein zu sein. Das ist unsere Arbeit. Ich fühle mich nicht einsam, weil ich nie alleine bin. Ich habe Freunde. Ich habe meine eigene innere Welt. Ich kann wochenlang mit mir allein leben. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die mich gerne treffen möchten, wenn ich das möchte. Not really. We have to be alone. I feel the necessity to be alone frequently. It's our work. I don't fear loneliness because I'm never alone. I have friends. I have my own interior world that I can live with myself for weeks. I don't need other people. But I know that other people are willing to be with me when I want. Andererseits, am 5. September 1976 schrieb Maria Callas auf einen Zettel: Ich denke über mich selbst nach. Mein frohlockendes Schicksal, dass ich am Ende meines Lebens keine Freude, keine Freunde, nur Drogen haben werde. Sie schrieb die Worte auf Französisch, doch darunter auf Italienisch fine. Das Ende. Maria Callas als Sonnambula, als Nachtwandlerin in Vincenzo Bellinis gleichnamiger Oper. 1957 aufgenommen mit dem Orchester der Scala unter Antonino Votto. Das bleibt von ihr. Ein unglaublicher Schatz von Aufnahmen, Maßstäbe setzend bis heute. Manche machen schlicht sprachlos. Und man fragt sich, wie es möglich war, dass jemand je so singen konnte. Und was immer man dazu sagen mag, wie zu dieser Aufnahme von Lacmé von Léo Delibes. Es bleibt immer ein rätselhaftes, ein wundersames. Also setzen wir uns und hören. Nur ein trauriger Vogel kann schön singen. Die lange Nacht der Maria Callas von Jürgen König. Es sprachen Tom Jacobs, Nicole Engeln, Hendrik Stickhahn und Martin Schaller. Für den guten Ton sorgten Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie Claudia Mützelfeld. Die Redaktion hatte Hans-Dieter Heimendahl.